WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 27. November 8 vor Christus. Der Todestag des römischen Dichters Horaz. Parturient montes, nascetur ridiculus mus. Es kreisen die Berge, geboren wird eine lächerliche Maus. Medium facti, qui köpit, habet. Wer begonnen hat, hat schon die Hälfte getan. Generationen über Generationen haben sie gelesen, übersetzt und auswendig gelernt. Die Lebensweisheiten des römischen Dichters Quintus Horatius Flaccus, kurz Horaz. Er gehörte eben zu den größten Dichtern seiner Epoche. Da waren sich alle einig, die späteren Leser wie auch seine Zeitgenossen. Entsprechend groß denn auch das Bedauern, als Horaz starb am 27. November 8 vor Christus, heute vor 2020 Jahren. Er selbst allerdings war fest davon überzeugt, unsterblich zu sein durch seine Werke. Gänzlich sterbe ich nicht. Vieles, was an mir ist, wird dem Tode entgehen. Wachsen noch wird mein Ruhm bei der Nachwelt, solange neben der schweigenden Jungfrau zum Kapitol aufsteigt der Pontifex. Doch der höchste Priester des antiken Rom, der Pontifex, steigt, ob mit oder ohne Jungfrau, schon lange nicht mehr hinauf zum Kapitol. Genauso wie die alte Religion vergangen ist, verblasst auch der Ruhm des Horaz in einer Zeit, in der kaum jemand noch die Sprache kennt, in der er seine Werke verfasst hat, das Latein. Dabei war er nicht nur ein guter, sondern auch ein kluger Dichter. Was morgen sein wird, vermeide zu fragen. Carpe diem. Nutze den Tag. Quintus Horatius Flaccus aus Venusia hatte, wie er selbst erzählt, einen Freigelassenen, einen Kassierer von Auktionsgeldern zum Vater. Nach anderer Ansicht freilich soll es ein Salzfischhändler gewesen sein, da ihm einst im Streit jemand vorhielt: »Wie oft habe ich doch deinen Vater mit dem Ärmel sich schneuzen sehen?« Diese Beschreibung stammt von Sueton, einem der ersten biografischen Schriftsteller der europäischen Geschichte. Sie erschien einige Zeit nach Horaz Tod, darin vor allem aber Klatsch und züffige Anekdoten. Übrigens soll Horaz von zügelloser Sinnlichkeit gewesen sein. So erzählt man sich, er habe als erfahrener Erotiker in seinem Schlafzimmer überall Spiegel aufgestellt, sodass ihm von allen Seiten das Bild des Beischlafs in die Augen fiel. Historische Genauigkeit? Keine Rede davon. Weshalb die Forscher bei der Lebensgeschichte des Horaz bis heute mit Vermutungen jonglieren. Denn nahezu alles, was man von ihm weiß, stammt aus seinen eigenen dichterischen Werken. Und die sind als Quelle zwar durchaus informativ und amüsant, aber auch verlässlich? Man muss bedenken, wenn man so das Spektrum der römischen Dichtung in dieser Zeit betrachtet, dass sehr viel Wandermotive, sehr viel Vorgegebenes drinsteckt und man die eigentliche Persönlichkeit über die Dichtung nur schwer fassen kann. So der Münchner Professor Niklas Holzberg, Horaz-Kenner und Biograf. Das heißt, derjenige, der ich sagt, in diesen Gedichten stilisiert sich zu einer bestimmten Person. Früher hat man da immer völlig vereinheitlicht und gedacht, jedes Wort, was er über sich sagt, stimmt. Aber manches kann schon gar nicht stimmen, denn er behauptet ja zum Beispiel, dass er in der Schlacht bei Philippi von einem Gott aus dem Schlachtgetümmel herausgeholt und gen Himmel erhoben wurde. Das kann ja nicht stimmen. Also dichterische Freiheit, aber doch mit autobiografischem Hintergrund. Fest steht, Quintus Horatius Flaccus, 65 vor Christus in Apulien geboren, stammt aus viel solideren Verhältnissen, als Sueton vermutete. Die Herkunft dürfte so die Oberschicht in dem Ort Venusia gewesen sein. Der Vater, der war Auktionär und der hat ihm eine sehr solide Schulausbildung zunächst in Rom, die überwiegend aus Rhetorikunterricht bestand, finanziert und ihn danach sogar noch zum Studium nach Athen geschickt. Und das war teuer, denn eine Ausbildung in Athen, Zentrum des damaligen römisch-griechischen Geisteslebens, antike Kulturhauptstadt der Kunst und der Philosophie, das konnten sich nur reiche Leute leisten. Die durften dafür aber zwischen verschiedenen konkurrierenden Denkschulen wählen, Epikureer oder doch lieber Stoiker. Die Epikureer zum Beispiel glauben, dass wir nur aus Atomen bestehen, die ganze Welt, und dass das alles mal auseinanderkracht, während die Stoiker, die haben wenigstens einen Weltgeist. Die Epikureer haben überhaupt keine Götter. Die gibt's zwar, aber die hocken da oben irgendwo und spielen Skat und kümmern sich nicht um die Menschen. Und doch lehren beide, dass wir auf das Unverfügbare verzichten sollen. Das ist wichtig, dass wir uns keine Träume machen von Reichtum, Karriere und dergleichen, sondern unser Glück in uns suchen sollen. Lebensregeln, die später auch Horaz befolgte. Wie kommt es, Mäzenas, dass niemand mit dem Los, das ihm die Vernunft verschafft oder das Schicksal zugeworfen hat, zufrieden lebt, sondern die lobt, die anderen Dingen nachgehen als er? Als junger Mann gab er sich allerdings weniger abgeklärt. Im Gegenteil, in Griechenland kam es 42 vor Christus zur Schlacht bei Philippi. Es ging um die Macht im Römischen Reich. Auf der einen Seite standen Brutus und Cassius, die eine Republik wollten und deshalb den Diktator Julius Caesar ermordet hatten. Auf der anderen Caesars Erben Octavian und Antonius. Horaz, ganz stürmischer Idealist, zog für die Republikaner ins Feld. Sie wurden vernichtend geschlagen. Es war das Ende seiner sorglosen Jugend. Den Abschied gab mir der Tag von Philippi. Gestutzt waren die Schwingen, gebeugt der Sinn, verloren das väterliche Haus und Grundstück. Pause, jahrelang, und dann tauchte er plötzlich wieder auf, der Quintus Horatius Flaccus, in Rom, in einer ziemlich hohen Stellung unter dem neuen Herrscher Octavian, dem Sieger von Philippi, dem späteren Kaiser Augustus. Horaz, ein politischer Wendehals? Niklas Holzberg? Wir wissen überhaupt nicht, wie es dazu gekommen ist, dass er plötzlich wieder aufsteigt und sogar ein erstaunlich hohes Amt kriegt. Er wird nämlich gewissermaßen Staatssekretär. Er wird der Assistent des Quästors, sozusagen einer der Minister, eben einer der führenden Beamten im Stadtstaat Rom. Aber was da vorher abgelaufen ist, wie dieses Saulus-Paulus-Umdenken erfolgt ist, darüber äußert er sich auch nie. Vielleicht hat er aber auch ganz pragmatisch erkannt, wer in der römischen Klassengesellschaft etwas werden wollte, musste auch als Dichter auf der Seite der Mächtigen stehen. Aber über so etwas schreibt man natürlich nicht. Ausführlich dagegen berichtet Horaz über einen anderen Glücksfall. Um 38 vor Christus, da war er Ende 20, wurde er durch die Vermittlung seines Dichterkollegen Vergil mit einem der wichtigsten Männer seines Lebens bekannt gemacht, Mäzenas, einem aus etrurisch-königlichem Geschlecht stammenden, einflussreichen Politiker und in Geld schwimmenden Förderer der schönen Künste. Als ich vor dein Angesicht kam, gelangen mir nur kurze, stockende Worte. Mehr ließ mich sprachlose Befangenheit nicht hervorbringen. Du erwidertest, wie du es zu tun pflegst, nur weniges. Ich ging, und 9 Monate später ludst du mich wieder ein und sagtest, ich solle mich zu deinen Freunden zählen. Damit war Horaz ein gemachter Mann. Mäzenas, der Namensgeber für den Begriff Mäzen, wie wir ihn auch heute noch verwenden, war ein großzügiger Mann. Er schenkte dem Dichter ein Landgut in den Sabiner Bergen. Da konnte er sich ja jederzeit hin zurückziehen. Hat er auch gemacht, weil natürlich gewisse Dienste gegenüber dem Patron, Mäzenas war dann sein Patron, zu leisten waren. Er musste mit ihm plaudern, er musste mit ihm auf Reisen gehen, er musste mit ihm Ball spielen und alles Mögliche. Ihn möglichst beim Ballspielen auch gewinnen lassen. Horaz wurde berühmt, schrieb Oden, Briefe und Satiren. Ein ironischer Beobachter, der seiner Umgebung spottend den Spiegel vorhielt, den Sexbesessenen und den Verfressenen, den Angebern und den Karrieristen, den Lügnern und den Ehebrechern. Er erzählte Geschichten von Freunden und Bekannten, hatte keine Hemmungen, sie literarisch vorzuführen, wenn er anschauliche Beispiele brauchte. Soll mich Pantelius die Wanze ärgern oder soll mich kränken, weil Demetrius mich hinterm Rücken schlecht macht, weil der fade Fannius mich beschimpft? Euch möchte ich gefallen, den lieben Freunden. Ihnen soll mein Werk willkommen sein. Seine Satiren sind ausgesprochen, ja, ich will nicht sagen witzig in dem Sinne, aber man liest sie mit leichtem Schmunzeln. Und er selber hat ja auch die Formel ausgegeben, mit Lachen die Wahrheit sagen. Sodass also das Moralinsaure, was ein Moralist hat, nicht drin ist. Natürlich tritt er für ganz bestimmte Werte ein und lehnt ganz bestimmte, ja, Laster, hat man früher gesagt, also Verstöße gegen die Sittlichkeit ab. Aber er erhebt nie wie ein Pfarrer oder wie ein Prediger den Zeigefinger. Horaz selbst lebte wie im Spagat. Er liebte und brauchte die idyllische Ruhe auf seinem Landgut. Das war so meiner Sehnsucht Wunsch. Ein Ackergut auf nicht zu großem Raume, dazu ein Garten und, dem Haus benachbart, ein frisch rinnender Quell. Und oben auf dem Berghang ein Fleckchen Wald. Nachdem ich denn aus der Stadt in die Berge und in meine Burg entrückt bin, ist dieses Glück auch der reizvollste Stoff für mein Geplauder, für das schlichte Schaffen meiner Muse. Aber andererseits war da Rom, die pulsierende, vitale Kapitale mit ihren unzähligen Anregungen für diesen kleinen, dicken Mann mit glänzender, gepflegter Haut, so beschreibt er sich selbst. Ein Flaneur, der sich über das Forum und die Märkte treiben ließ. Nach Herzenslust gehe ich durch die Straßen, ganz allein. Ich erkunde, was Mehl und Gemüse kosten. Ziellos streifend besuche ich die große Rennbahn mit ihrem Gaunervölkchen und den abendlich feiernden Marktplatz. Bleibe auch mal bei den Wahrsagern stehen. Ein andermal lese und schreibe ich mit stillem Behagen. Salbe mich dann mit Olivenöl. Anders als der schmutzige Natter, der den Lampen ihr Öl stiehlt. Doch Rom war auch das Zentrum der politischen Macht im riesigen Reich und Horaz kam dieser Macht sehr nahe. Octavian, der Kaiser Augustus, schätzte ihn als Dichter und als Mensch. Der hat ihm sogar einen Sekretärsposten angeboten und da war er nun mutig genug zu sagen, nein, das lehne er ab. Er hat auch eigentlich in dem Sinne keine Auftragsdichtung verfasst. Augustus hat ja immer gehofft, dass mal ein ganz großes Epos über ihn und seine Taten geschrieben wird, aber das ist nie erfolgt, keiner hat es gemacht. Was Schmeichelgesänge auf den mächtigen Kaiser natürlich nicht ausschloss. Wie soll der Väter, wie deines Volkes Dank, dein Lob im Steine würdig verherrlichen? Mit welchem Namen in die ewigen Blätter der Zeit deinen Ruhm verzeichnen? Augustus, allergrößter Herrscher du, soweit die Sonne segnend die Strahlen wirft. Manche Gedichte sind eindeutig pro-augusteisch. Sowohl der Friedenskaiser wird gelobt, als auch durchaus dazu aufgefordert, jetzt an den Grenzen des Reiches auch Ruhe zu schaffen. Die Römer verstanden das ja so, dass wenn sie ein Volk unterjochten, brachten sie dem Volk die Kultur und befriedeten es, wie sie das ausdrückten. Das ist aber patriotisch und würde jeder andere Römer auch tun. Dokumente der Zeit also. Bewundert damals wie in den folgenden Jahrhunderten, wurde seine Lyrik aber auch wegen ihrer bestechenden Perfektion. Denn Horaz war ein Meister der literarischen Form. In der antiken Dichtung ist die Form oft fast wichtiger als der Inhalt. Deshalb ja auch diese komplizierten Versmaße und dieses Ausnutzen der Besonderheit der römischen Sprache, dass alles durch Endungen so stark determiniert ist, dass man überhaupt gar keine Satz- und Wortstellung einhalten muss und auf diese Weise die verblüffendsten Mosaike von Texten veranstalten kann. Friedrich Nietzsche, ein großer Bewunderer der horazischen Formkunst, schrieb: Bis heute habe ich an keinem Dichter dasselbe artistische Entzücken gehabt, das mir von Anfang an eine horazische Ode gab. Dieses Mosaik von Worten, wo jedes Wort als Klang, als Ort, als Begriff nach rechts und links und über das Ganze hinaus seine Kraft ausströmt, dieses Minimum an Umfang und Zahl der Zeichen, dieses damit erzielte Maximum in der Energie der Zeichen, alles das ist römisch und vornehm par excellence. Diese Fertigkeit kann natürlich keine Übersetzung wiedergeben. Und darum wird heute Horaz vor allem über den Inhalt gelesen, über seinen Witz, seine zeitlosen Maximen. Ein jeder liebt den goldenen Mittelweg, lächelnd die Wahrheit zu sagen. Was hindert daran? Wage es, weise zu sein. Horaz-Kenner Professor Niklas Holzberg. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie recht er hat mit diesem zurückhaltenden, vorsichtigen, bescheidenen, aus den großen Dingen lieber heraushalten, lieber sich in gewisser Weise, soweit es irgend geht, arrangieren. Und so dichtete er auch, der Quintus Horatius Flaccus. Omne tulit punctum quimiscuit utile dulci. Allen Beifall gewinnt, wer das Nützliche mit dem Angenehmen verbindet, wer den Leser ebenso erfreut wie ermahnt. Lectorem delectando pariterque monendo. Zeitzeichen. Täglich morgens um 5 nach 9 auf WDR 5, abends um 15:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de